Vaters Stimme ließ ich hören, des Vaters Stimme ließ ich hören, der Sohn, der uns mit Blut erkauft, ward als ein wahrer Mensch getauft. Der Sohn, der uns mit Blut erkauft, ward als ein wahrer Mensch getauft. Der Geist erschien im Bild der Tauben. Der Geist erschien im Bild der Tauben. Der Geist erschien im Bild der Tauben, damit wir ohne Zweifel glauben. Damit wir ohne Zweifel es habe die Dreifaltigkeit uns selbst die Taufe zubereit. Damit wir ohne ohne Zweifel glauben, es habe die Dreifaltigkeit uns selbst die Taufe zubereit. Thank you.